Die Erfüllung der Konvergenzkriterien, vor Beginn der Währungsunion die entscheidende Voraussetzung für die Teilnahme an der Währungsunion, wurde wesentlich durch die Orientierung der Geldpolitik aller Beteiligten an der Ankerwährung D-Mark erzwungen. Damit geriet aber auch die Währungspolitik aller am EWS teilnehmenden Länder in eine Mündelrolle zur D-Mark und zur Politik der Deutschen Bundesbank. Ein auf die Dauer politisch nur schwer zu ertragender Zustand, der insbesondere das französische Selbstbewusstsein stark belastete. Jacques Delors, der als französischer Finanzminister 1983 den Kurswechsel in der französischen Währungspolitik durchgesetzt hatte, wurde als Präsident der Europäischen Kommission seit 1984 zum Vorkämpfer einer europäischen Währungsunion. Eine Expertengruppe unter seinem Vorsitz legte im April 1989 den sogenannten Delors-Bericht vor. Dieser Bericht knüpfte inhaltlich an den Werner-Bericht an, hielt sich allerdings in Bezug auf die Notwendigkeit einer politischen Union stärker zurück. Er arbeitete jedoch deutlich die Notwendigkeit zu umfassender wirtschafts- und währungspolitischer Kooperation heraus, betonte die notwendige Konvergenz bei Zinsen, Inflationsraten, Wechselkursen und öffentlichen Finanzen und entwarf insbesondere das Statut für eine unabhängige europäische Notenbank nach deutschem Vorbild. Das eigentlich Überraschende war aber nicht der Bericht. Es hatte schon viele wegweisende europäische Berichte gegeben, die wieder in der Versenkung verschwunden waren. Das Überraschende war der Beschluss der Staats- und Regierungschefs vom Juni 1989, eine Wirtschafts- und Währungsunion tatsächlich zu verwirklichen und die erste Stufe am 1. Juni 1990 beginnen zu lassen. In der Bundesrepublik ging der politische Wille hierzu eindeutig vom Bundeskanzler und vom Außenminister aus. Der für die Währungspolitik zuständige, im April 1989 ins Amt gekommene Bundesfinanzminister Theo Weigel war zunächst eher skeptisch und zögerlich, und die Zurückhaltung der Bundesbank war noch ausgeprägter. Ich war im Bundesfinanzministerium im Juli 1989 in die von Horst Köhler geleitete Währungsabteilung gewechselt. Dort hatte ich das für die Bundesbank zuständige Referat Nationale Währungsfragen übernommen und nahm auch an den internen Diskussionen um die Formulierung der Positionen des Bundesfinanzministeriums zu diesem Bericht teil. Mehrheitlich betrachteten wir damals im Hause alle Überlegungen für eine europäische Währungsunion als Anschlag auf die deutsche Stabilitätskultur. Mitten in die anlaufenden Vorbereitungen platzten im Herbst 1989 die Öffnung der Mauer sowie anschließend die deutsche Währungsunion und dann die deutsche Einheit. Ich entwickelte das Konzept für die deutsch-deutsche Währungsunion und hatte für die Einführung der D-Mark in der DDR die Federführung. Diese wichtigste und emotionalste Phase meines Berufslebens fing mich ganz ein in deutsche Angelegenheiten. Der damalige Finanzminister Theo Weigel und Horst Köhler, der im Dezember 1989 Währungsstaatssekretär geworden war, setzten damals großes Vertrauen in mich und ich versuchte, dem gerecht zu werden. Im Sommer 1990 war die Einführung der D-Mark in der DDR abgeschlossen. Horst Köhler wollte mich dafür gewinnen, nun als nächstes Projekt an der Europäischen Währungsunion zu arbeiten. Ich fand aber damals die Überleitung der zusammenbrechenden DDR-Wirtschaft in das westdeutsche Wirtschaftssystem wichtiger und baute ab Oktober 1990 im Bundesfinanzministerium die Rechts- und Fachaufsicht über die Treuhandanstalt auf. In der Bundesregierung jedenfalls gewannen ab dem Herbst 1990 die Vorbereitungen für eine europäische Währungsunion eine bis dahin unbekannte Dynamik und Beschleunigung. Die enge Verbindung zwischen den Ereignissen war unübersehbar. Der Umsturz der europäischen Nachkriegsordnung verstärkte nicht nur das französische Drängen auf schnelle Schritte Richtung europäische Währungsunion, sondern auch die Bereitschaft des Bundeskanzlers und des deutschen Außenministers, sich über alle internen Zweifel an unwiderruflichen Schritten Richtung Europäische Währungsunion notfalls hinwegzusetzen. Die traditionelle Forderung der Deutschen, zunächst die politische Union zu verwirklichen und dann eine gemeinsame Währung einzuführen, so wie es die 120 Jahre zuvor bei der Gründung des Deutschen Reiches geschehen war, ließ Helmut Kohl fallen. Manche behaupten, das sei der Preis für die deutsche Einheit gewesen. Das glaube ich nicht. Zum Zeitpunkt des EU-Sondergipfels Ende April 1990 in Dublin, auf dem die Entkopplung beschlossen wurde, war der Zug in Richtung Deutsche Währungsunion und Untergang der DDR längst abgefahren.